Kundgabe 5125. Empfangen durch Bertha Dudder am 5. und 6.5.1951. Entwicklungsgang. Mussgesetz. Stadium freien Willens. Nichts ist ohne Zweck und Ziel. Alles, was ist, ist von Gott geschaffen und zum Erfüllen eines Zweckes ins Leben gerufen worden. Es hat sonach auch alles seine Bestimmung. Es muss in irgendeiner Weise dienen, um seinen Zweck zu erfüllen. Selbst das kleinste Schöpfungswerk, das kleinste Lebewesen hat seine Aufgabe, der es nachkommen muss und gewissermaßen dazu gezwungen wird, weil alles Geschaffene unter einem Naturgesetz steht, also nicht gesetzwidrig handeln kann. Dennoch bleibt auch das im Mussgesetz Vollbrachte gewissermaßen ein Dienen, denn es gereicht immer einem anderen Schöpfungswerk zum Vorteil. Es ist nötig zum Erstehen und Erhalten dessen. Und so gibt es nichts im gesamten Universum, was ohne Bestimmung wäre, also zwecklos erschaffen wäre. Letzter Zweck und Bestimmung aber ist die Freiwerdung des Geistigen, wozu also das gesamte Schöpfungswerk beiträgt, nach göttlich weisem Plan von Ewigkeit. Nur zum Zweck der Erlösung des Geistigen erstand die gesamte Schöpfung, und jedes einzelne Schöpfungswerk kommt im Mussgesetz dieser Bestimmung nach. Anders aber verhält es sich mit dem Menschen, der wohl gleichfalls ein Schöpfungswerk Gottes ist, jedoch nicht dem Mussgesetz unterliegt, in seinem Denken, Wollen und Handeln. Der äußere Mensch zwar, die körperliche Form, steht noch unter dem Mussgesetz, weil diese noch aus dem Geistigen gebildet ist, das noch im Anfang seiner Entwicklung steht. Seine Seele aber hat eine gewisse Freiheit. Sie kann sich nach eigenem Willen entwickeln, ist also von Gott aus nicht jenem Gesetz unterworfen. Dennoch ist auch ihre Entwicklung, ihre Erlösung aus der Fessel irdischer Materie, abhängig von ihrem Willen, sich dienend zu betätigen. Also wieder ist ein Dienen der eigentliche Zweck ihres Erdendaseins. Und da sie nicht gezwungen wird zu dienender Tätigkeit, muss in ihr die Liebe sich entwickeln, die der sicherste Antrieb zu dienender Tätigkeit ist. Was in endlos langer Zeit im Mussgesetz vor sich ging und erreicht wurde, soll nun als Mensch seine Krönung erfahren, jedoch im freien Willen. Es soll der Mensch dienen in Liebe, um dadurch restlos frei zu werden aus dem gebundenen Zustand, den das Geistige als Fessel empfindet und als Einschränkung seiner ureigentlichen Kraft und Lichtfülle. Es kann die Seele des Menschen dieses Ziel erreichen auf Erden, wenn sie dazu den ernsten Willen hat. Jedoch, sie muss es nicht erreichen, weil Gott ihr die Freiheit des Willens gegeben hat, auf dass sie sich frei entscheide für ihn oder seinen Gegner, der sie unfrei gemacht hat und dem sie daher sich entwinden muss. Dienende Liebe ist der Schlüssel zur Freiwerdung aus endlos langer Kerkerhaft. Was das Wesenhafte nach Gottes Willen tun musste, in dem langen Gang durch die gesamte Schöpfung, das soll es nun im letzten Stadium im freien Willen tun. Es soll aus Liebe dienen. Dadurch stellt es seine göttliche Herkunft unter Beweis. Denn die Liebe prägt das göttliche Wesen und es gestaltet sich wieder zu dem, was es war von Anbeginn. Es nimmt wieder an, was es im freien Willen aufgegeben hatte, aus Überheblichkeit. So wie der Mensch in Liebe dienet, ist sein Vergehen gegen Gott aufgehoben. Er ist aus dem Zustand der Sünde herausgetreten und hat wieder zu Gott zurückgefunden, von dem er sich entfernt hatte. Er hat seine Kindschaft erkannt und begehrt, in das rechte Verhältnis zum Vater zu treten, und er wird durch die Liebe ein rechtes Kind Gottes. Doch alles muss im freien Willen geschehen, und dies ist seine Erdenlebensprobe, die er unbedingt bestehen muss. Der Mensch kann zum Ziel gelangen, da ihm von Gott aus geholfen wird in jeder Weise. Er kann aber auch den ganzen langen Entwicklungsgang im Musszustand vergeblich zurückgelegt haben, wenn er, statt aufwärts zu schreiten, im Stadium als Mensch stillsteht oder gar sich rückentwickelt. Dann missbraucht er erneut seinen freien Willen. Er nützt nicht die vielen Gelegenheiten, die ihm zur Erreichung des Zieles gegeben worden sind, und muss dann auch die Folgen tragen. Einen nochmaligen Gang durch die gesamte Schöpfung. Einmal wird er auch sicher sein Ziel erreichen, doch das Wesen selbst bestimmt die Zeitdauer seines Gebundenseins. Denn Gott gab ihm den freien Willen, den er auch achtet, auf dass es vollkommen werden kann. Amen.